fängt mal an und ich bin ziemlich weit gekommen. Und sie haben was zum Plaudern, saugen sich in Foren meines Songs. Oh yeah. Was für ein gutes Gefühl. Ich geb was ab, ganz egal ob Wahrheit oder Lüge. Aus dem Hobby ist ein Leben geworden, es denkt, hat Hunger wie sein Papa Angst vor morgen, okay. Jetzt steh ich auf der Bühne, jopp, die Menge geht ab. Fühlst du dich allein, Jean, gib dir Backup, ey. Was für ne geile Zeit und alles, was jetzt kommt, wird auf jeden geiler sein. Sie haben mir gesagt, Mucke ist nicht dein Spiel. So singt ganz Deutschland mit Dumdi-Dadi. Baby, was ist los mit dir? Hast du's etwa nicht kapiert? Meine Fans merken im Takt, dein Sound bringt nur Langeweile. Halbwertszeit dieser Songs wird ziemlich Langeweile. Ja, und sie zeigt Langeweile und nichts drunter ist mir egal. Sie ist besoffen und Mama sagt langweilig. Drunken Girls abschleppen ist definitiv Bubenscheiß. Ein wahrer Mann sagt Alkopops, find ich jetzt nicht so geil. Und widmet sich einem guten Wein mit schönen Kurven und einer Stärke in den Augen. Das ist haargenau dein Style.